Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Der Lehrer heute Mittag wieder hier, Jasper? Ja, er kommt doch jeden Tag, oder? Wieso? Er ist wahrscheinlich in dich verknallt. Was? Du hattest doch gestern frei. Und was war? Na? Der Herr Lehrer ist nicht aufgetaucht. Findest du das nicht komisch? Das war bestimmt ein Zufall. Er wohnt doch direkt neben dir. Vielleicht beobachtet er dich ja. Na, ich hoffe nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir dir einen Stammkunden zu verdanken, Jasko. Also, bis morgen. Ich war noch nicht fertig, Jasko. Wie hast du mich gefunden? Wo meine Ex-Frau wohnt, kann ich jederzeit herausfinden. Und was willst du noch? Mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Wenn du mir nicht hilfst, dann vielleicht deine Tochter. Wo ist sie denn? Du kriegst nicht einen Yen von mir. Bist du sicher? Was willst du denn hier? Na, Misato. Lange nicht gesehen. Du bist aber gewachsen. Hier, nimm und hau ab. Mama. Was ist das? Ich dachte, du wolltest mir nichts geben. Wahrscheinlich hast du auf mehr gehofft, aber für uns ist es auch nicht immer leicht. Kann man wohl nichts machen. Was zum Teufel machst du da? Also, bis bald, Misato. Sie wird meine schöne Frau. Darauf freue ich mich schon. Was redest du da für einen Mist? In 3 Jahren wird sie gutes Geld verdienen. Man wird sich um sie reißen. Ich will, dass du jetzt gehst. Und wage es nicht, wiederzukommen. Das kann ich nicht versprechen. Mich wirst du nie los. Und weißt du warum? Weil du immer nachgibst. Jedes Mal. Misato! Ich bring dich um, du kleine Hexe! Ich habe ihn umgebracht. Frau Naoka? Geh ins Zimmer, Misato. Hallo? Mach die Tür zu. Ja? Einen Moment. Wer ist da? Ich bin's. Ishigami von nebenan. Verdächtige Geliebte von Keigo Higashino. Übersetzung aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Bearbeitung und Regie, Steffen Moratz. Verzeihen Sie, wenn wir Sie gestört haben. Da war ein Insekt, eine Kakerlake. Eine Kakerlake? Ja, an der Wand und ich, meine Tochter und ich, wir haben versucht, sie zu erwischen. Tot? Was? Die Kakerlake. Haben Sie sie erledigt? Ja, ja, natürlich. Gut. Ich frage mich nur, was Sie tun werden. Verzeihung, was meinen Sie? Ich meinte... Ich könnte Ihnen vielleicht helfen. Wie bitte? Frau Hanaoka, es ist sehr schwer, eine menschliche Leiche verschwinden zu lassen. Was? Oh Gott. Sie haben alles gehört. Ich konnte Sie nicht sprechen hören, wenn Sie das meinen. Er hat uns bedroht, er wollte... Und dann... Mir sind die Nerven durchgegangen. Wollen Sie sich stellen? Ich glaube, das ist der einzige Weg, ja. Nein, Mama, das darfst du nicht. Misato, bitte halt den Mund. Herr Ishigami, hören Sie mir zu. Frau Hanaoka, vor mir müssen Sie nichts verbergen. Ich weiß, dass Sie Ihren Mann nicht alleine getötet haben. Nein, das stimmt nicht. Sie ist gerade erst nach Hause gekommen. Sie hat nichts damit zu tun. Ich fürchte, die Polizei wird sich nicht so leicht täuschen lassen. Herr Ishigami, warum sind Sie hier? Weil ich dachte, ich könnte dir und deiner Mutter irgendwie helfen. Gäbe es denn eine andere Möglichkeit, als sich zu stellen? Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ich brauche alle Informationen. Was für Informationen? Über diesen Mann, wie und wo er gelebt hat. Waren Sie heute mit ihm verabredet? Nein, keineswegs. Er ist heute Mittag ganz unerwartet im Bententei aufgetaucht. Ich dachte, ich wäre ihn los, aber dann ist er mir wohl gefolgt. Sie brauchen ein Alibi. Ein Alibi? Aber das habe ich nicht. Verlassen Sie sich auf mich. Mit logischem Denken werden wir alles heil überstehen. Also, der Tatort befindet sich an der Uferböschung des alten Edogawa in der Nähe einer Kläranlage. Die Leiche war völlig nackt. Das Gesicht zertrümmert wie bei einer aufgeschlagenen Melone. Auch die Finger waren verbrannt. Es war unmöglich, Abdrücke von ihnen zu nehmen. Also will der Mörder die Identität des Opfers verschleiern? Sieht ganz so aus. Ein Würgemal am Hals liegt nahe, dass der Mann erdrosselt worden ist. In der Nähe stand übrigens ein Fahrrad. Es hatte eine Registriernummer und ist bereits als gestohlen gemeldet. Glauben Sie, der Mörder hat das Fahrrad gestohlen und dort gelassen? Kann sein. Oder das Opfer. Aha. Ja, wenn nicht, wird es kompliziert. Worum geht es denn? Kommissar Kusanagi, mein Kollege Kishani. Guten Tag. Ist Ihnen ein gewisser Shinji Togashi bekannt? Ja, das ist mein Ex-Mann. Hat er etwas verbrochen? Herr Togashi ist tot. Oh, er ist tot. Was ist denn passiert? Hatte er einen Unfall? Es besteht der Verdacht, dass er ermordet wurde. Aber warum? Das wissen wir nicht. Herr Togashi ist am 11. Mai plötzlich verschwunden. Er hatte ein Zimmer in Kamedo gemietet. Die Spurensicherung fand dort ein Haar des Mannes, dessen Tod wir untersuchen. Wie wir bereits wissen, hatte Herr Togashi außer Ihnen keine Familie. Und wir dachten, Sie wüssten vielleicht etwas. Nein. Ja, also... Sie haben sich vor 5 Jahren von Herrn Togashi scheiden lassen. Nicht wahr? Ja. Sind Sie ihm seither begegnet? In letzter Zeit gar nicht. Vielleicht vor einem Jahr oder so. Wir konnten den Todeszeitpunkt auf den Abend des 10. Mai eingrenzen. Gibt es irgendetwas, das Sie mit diesem Tag verbinden? Am 10. Leider nein, nichts Besonderes. Wo waren Sie an dem Abend? Zu Hause? Tagsüber habe ich gearbeitet und danach... Ja, stimmt. Am 10. bin ich mit meiner Tochter ausgegangen. Wo sind Sie denn gewesen? Im Kino, in Kinshu. Sind Sie anschließend dann gleich nach Hause gegangen? Nein, wir haben in einem Nudelimbiss gegessen und sind dann zum Karaoke gegangen. Karaoke? In eine Bar? Ja, meine Tochter hat es sich gewünscht. Und wann waren Sie wieder zu Hause? Ich glaube, es war schon nach 11, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass sie etwas damit zu tun das hat. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ach, ja. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Vielleicht können Sie uns kurz helfen. Kommissar Kusanagi. Worum geht es? Das Bild hier. Ja? Kennen Sie diesen Mann vielleicht? Nein. Wer ist das? Oder haben Sie jemanden gesehen, der Ähnlichkeit mit ihm hat? Hm? Wo? Nun, hier in der Gegend. Nein, keine Ahnung. Aber ich merke mir die Leute auch nicht, denen ich auf der Straße begegne. Naja, natürlich. Darf ich Sie fragen, ob Sie immer um diese Zeit nach Hause kommen? Manchmal komme ich später aus der Schule. Ach, Sie sind Lehrer. Erinnern Sie sich noch, wann Sie am 10. Mai nach Hause gekommen sind? Am 10.? Mhm. Wieso? Wir sammeln nur Informationen über diesen Tag. Ich glaube, ich bin direkt nach Hause gegangen und war gegen 7 Uhr hier. Ist an diesem Abend nebenan etwas Ungewöhnliches vorgefallen? Nebenan? Ja, bei Frau Hanaoka. Ist Frau Hanaoka etwas zugestoßen? Nein. Wie gesagt, wir sammeln nur Informationen. Ich kann mich an nichts Außergewöhnliches erinnern. Gut, gut. Danke, danke. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Das macht nichts. Oh. Hm. Bitte schön. Ah, Sie sind Absolvent der Kaiserlichen Universität. Wie bitte? Ja, hier, der Brief. Ich meine, das ist doch... Ja, deshalb. Ach so, ja. Hat das etwas mit Ihrer Untersuchung zu tun? Nein. Ich, ein Freund von mir war auch dort. Ach so. Haben die Kommissare mit Ihrer Tochter gesprochen? Nein, Misato war in ihrem Zimmer. Gut. Aber irgendwann werden Sie sie auf jeden Fall befragen. Ja, wir machen alles so, wie Sie es gesagt haben. Misato meint, sie schafft es. Sie braucht nicht zu schauspielern. Sie soll einfach nur die Fragen beantworten, die man ihr stellt. Ja, ich sag es ihr. Haben Sie der Polizei die abgerissenen Kinokarten gezeigt? Nein. Sie hat mir gesagt, ich solle sie nur zeigen, falls Sie danach fragen. Wo bewahren Sie die Karten auf? In einer Schublade. Nein. Legen Sie sie bitte in das Programmheft. Ich verstehe. Hier ist ein Handy. Ich werde nur darüber mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Mhm. Übrigens ist den Inhabern des Benton-Tee aufgefallen, dass ich regelmäßig mein Mittagessen dort kaufe. Wie bitte? Es ist sehr wichtig. Geben Sie mir bitte also eine ehrliche Antwort. Ja, es ist tatsächlich so. Neulich sagten Sie, Sie freuten sich über einen so treuen Kunden. Und Sie wissen auch, dass ich Ihr Nachbar bin. Ja. Ist das schlimm? Nein. Ich werde darüber nachdenken. Ja. Herr Ishigami. Was ist? Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Wir stehen sehr in Ihrer Schuld. Aber nein. Aus deiner Miene schließe ich, dass ihr nicht gut vorankommt. Also ich glaube, dass wir nicht in die richtige Richtung ermitteln, Herr Yukawa. Ihm tut die alleinstehende Frau mit ihrer Tochter leid. So, so. Sie haben also Einwände? Das Opfer war der geschiedene Mann der Frau. Anscheinend hat er sie gesucht, kurz bevor er getötet wurde. Also müssen wir ihr Alibi überprüfen. Konnten die Verdächtigen denn beweisen, dass sie im Kino waren? Sie hatten noch ihre Karten. Ja. Und wo hatten sie die? Ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn Yasuko Hanaoka sie aus dem Schrank geholt hätte. Ach, und das hat sie nicht? Nein. Zuerst dachte sie, sie hätte sie schon weggeworfen. Aber als sie in dem Programmheft nachgesehen hat, hat sie sie darin gefunden. Mhm. Und das Datum stimmt auch? Natürlich. Aber das heißt ja nichts. Sie hätten die Eintrittskarten ja kaufen können und wieder weggehen. Wenn deine Verdächtige wirklich die Mörderin ist, dann wird es ganz schön hart für dich. Wieso? Wenn sie Karten in das Heft gelegt hat, um sie der Polizei eventuell als Alibi zu präsentieren, dann ist sie eine ernstzunehmende Gegnerin. Ein Nachbar der Verdächtigen ist übrigens ein Kommilitone von dir. Er heißt Ishigami und ist Mathematiklehrer. Ishigami? Na, Ishigami. Tetsuya Ishigami? Er ist Lehrer? Seid ihr wirklich sicher? Ja, ja, ganz sicher. Wieso? Ja, also ich gebrauche das Wort Genie wirklich ungern leichtfertig, aber bei ihm ist es angebracht. Ich würde ihn gern mal besuchen, wenn ich Zeit habe. Ishigami hier. Ist irgendetwas Außergewöhnliches passiert? Ja, die Polizei ist zu mir in den Laden gekommen. Ins Benton-Tay? Was haben Sie diesmal gefragt? Ob Togashi schon mal hier gewesen sei, und sie haben sich auch nach der Bar in Kinchu erkundigt, in der ich gearbeitet habe. Togashi sei vor kurzem dort aufgetaucht. Aha, das war klar. Er hatte nach ihm gefragt. Offenbar. Dort muss er auch vom Benton-Tay erfahren haben. Hat er noch etwas gefragt? Das war alles. Aber Misato, Sie haben sie auf dem Heimweg von der Schule abgepasst. Kann ich Sie sprechen? Ja, einen Moment, Herr Ishigami. Hallo? Was haben die Kommissare gefragt? Sie haben mir das Foto gezeigt und gefragt, ob er bei uns gewesen sei. Und du hast gesagt, er sei nicht da gewesen. Klar. Und ob ich wirklich am 10. Mai im Kino gewesen war. Ich habe gesagt, ich bin absolut sicher. Was noch? Ob ich jemanden von dem Film erzählt hätte. Dann habe ich Mika genannt. Mika ist das Mädchen, dem du erst am 12. von dem Film erzählt hast. Ja, stimmt. Gut gemacht. Gib mir nochmal deine Mutter. Ja. Was sollen wir jetzt tun? Nichts. Alles in Ordnung. Wenn Sie sich an meine Anweisungen halten, haben Sie nichts zu befürchten. Vielen Dank, Herr Ishigami. Sie sind unsere einzige Rettung. Ein Bekannter von mir hat deinen Namen erwähnt und ja, mich damit an die alten Zeiten erinnert. Was denn für ein Bekannter? Ein Kommissar. Er heißt Kusanagi. Ach so, ja, ja. Als wir uns im Hausflur trafen, da hat er einen Brief gesehen, den ich von der Uni bekommen hatte. Ja, wir waren im gleichen Jahrgang an der Kaiserlichen Universität. Und deshalb hat er danach gefragt. Er erzählt ja wohl von seinen Fällen? Ja, manchmal. Mir gegenüber hat er sich nicht sehr ausführlich geäußert. Anscheinend wurde ein Mann ermordet. Er war der Geschiedene von deiner Nachbarin. Sie ist eine der Verdächtigen. Ach, Frau Hanaoka? Kennst du sie näher? Näher kaum, aber ich gehe hin und wieder in den Bento-Laden, in dem sie arbeitet. Das hätte ich vielleicht dem Kommissar sagen sollen. Ach, jetzt hätte ich das Wichtigste fast vergessen. Hier. Was ist das? Hast du nicht Lust, wieder an die Uni zu gehen und zu forschen? Ach, was ich an der Uni machen kann, kann ich auch allein für mich machen. Ein Versuch, die Riemannsche Vermutung zu widerlegen. Ha, du siehst es auf den ersten Blick. Ja, es ist kein vollständiger Gegenbeweis, aber sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Mhm. Also wäre die Riemannsche Hypothese falsch. Ich weiß nicht. Du bist natürlich mit dem Problem PNP vertraut. Die Frage, was schwerer ist, die Ergebnisse einer anderen Person zu überprüfen oder eine Aufgabe selbst zu lösen. Genau. Haben Sie gestern nichts von sich hören lassen? Wer denn? Na, wer schon? Die Polizei. Die Kommissare haben uns ganz schön in die Mangel genommen. Nein, sie waren noch nicht wieder bei mir. Sie können ganz schön hartnäckig sein. Das ist sicher alles nur Routine. Ein Glück, dass Togashi nicht bei dir war, bevor er ermordet wurde. Hm? Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass er tot ist. Aber ich weiß ja, wie du unter diesem Mann gelitten hast. Hallo, guten Tag. Kudo, na, das ist ja eine Überraschung. Hallo, Yasuko. Kudo, was machst du denn hier? Was soll das heißen? Ich will natürlich ein Bento kaufen. Ja, sicher. Wie geht es Ihnen? Woher weißt du, dass ich hier arbeite? Ich habe mich in Marianne nach dir erkundigt. Aber... Yasuko, ich habe in den Nachrichten natürlich gehört, was passiert ist. Schlimm, nicht wahr? Was passiert ist? Ja. Naja, die Polizei ist bei mir gewesen. Das hatte ich mir schon gedacht. Deshalb bin ich hier. Ich war sehr beunruhigt. Immerhin geht es um Mord. Sie hatten gestern Abend Besuch? Ja, ein früherer Kommilitone. Aber wir sollten nicht weiter miteinander reden. Wir wissen nicht, ob die Polizei uns beobachtet. Entschuldigung. War heute irgendwas Besonderes? Nein, nichts. Auch nicht bei Misato. Gut. Aber werden Sie bitte nicht leichtsinnig. Es könnte durchaus sein, dass Sie jetzt Ihr Umfeld unter die Lupe nehmen. Ich verstehe. Ja, tut mir leid, wenn wir zu laut waren. Nein, nein, nein. Es ist nur so selten, dass Sie Gäste haben. Es war das erste Mal. Ich war auch ganz überrascht. Die beiden behaupten, am 10. Mai, also am Tag des Mordes, im Kino gewesen zu sein. Die Tochter hat aber erst am 12. einer Freundin davon erzählt. Vielleicht haben sie den Film ja erst am 11. gesehen. Möglich. Nehmen wir an, die Frau aus dem Bento-Laden wäre die Mörderin. Wie glaubst du, hat sie den Tag verbracht? Gut, es sind zwar nicht mehr als Vermutungen, aber ich denke es mir so. Sie verlässt um 18 Uhr ihren Arbeitsplatz und kommt gegen 19 Uhr am Tatort am alten Edogawa an. Das Opfer kommt mit dem Fahrrad vom Bahnhof Shinosaki. Weil wir haben in der Nähe der Leiche ein Fahrrad mit Fingerabdrücken des Opfers gefunden. Moment. Ich dachte, seine Fingerkuppen wurden verbrannt. Ja, ja, die Fingerabdrücke auf dem Rad stimmen aber mit einigen in dem Zimmer überein, in dem das Opfer die Nacht verbracht hat. Und wir haben in dem Zimmer ein Haar gefunden, dessen DNA ebenfalls übereinstimmt. Mhm. Also gut. Weiter? Wahrscheinlich waren sie verabredet. Frau A. kommt etwas früher an und versteckt sich. Ihr Ex-Mann erscheint. Sie schleicht sich von hinten an, wirft ihm ein Seil über den Kopf. Ja, sie erwürgt ihn. Ziemlich gewagte Vermutung. Und dann hat sie ihn ausgezogen, dann die Visage zertrümmert und mit einem Feuerzeug die Fingerkuppen versenkt. Ja, aber ich denke trotzdem, dass Frau A. etwas damit zu tun hat. Du meinst, sie hatte einen männlichen Komplizen? Immerhin hat sie in einem Nachtclub gearbeitet. Das geht ja nur auch nicht ganz ohne Männerbekanntschaften. Warum hat der Mörder die Leiche wohl entkleidet und die Sachen verbrannt? Auch um ihre Identität zu verschleiern. Aber die Zeichnung konntet ihr nur anfertigen, weil die Hälfte davon übrig blieb. Du meinst, es gibt einen anderen Grund? Ja. Warum interessierst du dich plötzlich so für den Fall? Es macht mir einfach Spaß, an wasserdichten Alibis zu kratzen. Wasserdicht ist es gar nicht. Es ist schwer zu überprüfen. Tut mir leid, dass ich dich aufgescheucht habe, Tessier. Was ist denn so dringend? Ja komm, wir gehen und reden dabei. Ja, gut, aber lass uns hier lang gehen, das ist näher zu mir. Aber ich wollte gerade ein Bento kaufen. Da ist was? Wir haben doch gutes Bento im Bententei, oder? Ja, klar. Na, lass uns doch da hingehen. Also, neulich habe ich mich mit Kissanagi getroffen. Du weißt schon, der Kommissar, der auch bei dir war. Ja, ja, was hat er gesagt? Immer wenn er bei seiner Arbeit feststeckt, dann kommt er zu mir in die Uni gerannt, um mir knifflige Fragen zu stellen. Einmal wollte er, dass ich ihm bei einem Fall mit einem Poltergeist helfe. Oh, das war vielleicht ein Ding. Guten Tag. Guten Tag. Mein Freund hat mir von den köstlichen Bento berichtet, die es bei Ihnen gibt. Und ja, jetzt will ich selbst mal eins probieren. Guten Tag. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir waren zusammen auf der Uni. Ich habe ihn erst kürzlich zu Hause besucht. Ja. Ja, hat er Ihnen davon erzählt? Ein bisschen. Ja. Was können Sie mir empfehlen? Oder was nimmt er denn immer? Herr Ishigami nimmt... Guten Tag. Meistens das Bento Spezial. Guten Tag. Was für ein Wetter, nicht wahr? Sieht alles gut aus. Ich warte so lange draußen. Ja, ist gut. Ja, dann, ich glaube, das Spezial. Ja, gern. Nett, dass du auf mich gewartet hast. Ja, aber wer war denn der Mann, der eben in den Laden gekommen ist? Keine Ahnung. Sah so aus, als würdest du ihn kennen. Ich? Nein. So? Na, ist auch egal. Aber sie ist sehr hübsch, oder? Ach, wolltest du deswegen unbedingt hierher? Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich wollte die Verdächtige mal mit meinen eigenen Augen sehen. Also ich glaube nicht, dass sie jemanden ermorden könnte. Na, man sieht es einem Menschen nicht an. Das stimmt. Eine sehr schöne Frau, nicht? Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Darf ich dich mal wieder zu Hause besuchen? Ne? Und trinken wir Sarg und reden über Mathematik? Mathematik und Mord, meinst du? Ja, ja, können wir machen. Immerhin ist mir eine neue Aufgabe für dich eingefallen. Ach, die wäre? Was ist schwieriger? Ein unlösbares Problem zu schaffen oder es zu lösen? Es existiert. Eine richtige Antwort. Na, wie findest du es? Ich werde darüber nachdenken. Hallo Misato. Tut mir leid wegen heute Abend. Hat er angerufen? Wer denn? Na, Herr Ishigami. Das Handy war ausgeschaltet. Ach so. War denn irgendwas? Herr Ishigami ist mehrmals fortgegangen und wiedergekommen. Hm. Bestimmt wollte er dich wieder von der Zelle aus anrufen. Hm. Ja? Wer ist da? Entschuldigen Sie die späte Störung. Kommissar Kishitani, Mordkommission. Guten Abend. Ich war neulich mit Kommissar Kisanagi bei Ihnen. Ah ja. Was kann ich für Sie tun? Es geht noch einmal um Ihren Kinobesuch. Was ist damit? Ich bin wohl Ihre Hauptverdächtige, nicht wahr? Aber nein. Ich habe Ihnen ja schon alles gesagt. Ja, aber... Also diese Kälte, die lässt ja gar nicht nach. Benutzen Sie dort den Heizlüfter immer im Winter? Den Heizlüfter? Mhm. Ja, sicher. Wie lange haben Sie das Gerät denn schon? Oh, ich weiß nicht genau, 4 oder 5 Jahre, glaube ich. Ist etwas damit? Aber nein. Sie sind spät nach Hause gekommen. Mhm. Ja. Ich war mit einem Bekannten essen. Der Mann hat Sie mit dem Taxi nach Hause gebracht. Ja. Können Sie mir seinen Namen nennen? Muss ich das jetzt? Naja, sonst bekomme ich Ärger mit meinem Chef. Er heißt Kudo und war Stammgast in dem Club, in dem ich früher gearbeitet habe. Mhm. Was macht denn Herr Kudo beruflich? Soweit ich weiß, ist er Geschäftsführer einer Druckerei. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wie wir ihn erreichen können vielleicht. Solange es nicht absolut notwendig ist, werden wir ihn natürlich nicht belästigen. Die sind immer noch misstrauisch wegen dem Kino, stimmt's? Mhm. Genau wie Ishigami es vorausgesagt hat. Er ist unglaublich clever, dieser Lehrer. Ja, wirklich. Du warst gar nicht mit den Leuten vom Bententei essen, Mama, oder? Du hast alles gehört. Natürlich. Na dann. Wie kannst du jetzt mit einem fremden Mann essen gehen? Ich konnte nicht ablehnen, Misato. Herr Kudo war früher sehr anständig zu mir. Die Rechtsmedizin geht davon aus, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Elektrokabel handelt. Genauer gesagt ein mit Stoff überzogenes Kabel. Wie sie zum Beispiel für Heizlüfter verwendet werden. Mhm. Ich habe mir das Gerät in Frau Hanaokas Wohnung angesehen. Das Kabel ist aber mit Kunststoff überzogen. Die Tatwaffe muss ja nicht unbedingt aus ihrem Haushalt stammen. Ja, und dieser Kudo hat Frau Hanaoka also erst nach dem Mord wiedergesehen. Daran gibt es keinen Zweifel. So sagt es zumindest Frau Sayoko, der der Bento-Laden gehört. Ich glaube nicht, dass sie lügt. Als Kudo das erste Mal aufgetaucht ist, war Yasuko offenbar genauso überrascht wie sie selbst. Natürlich kann es auch Theater gewesen sein. Immerhin hat sie früher als Bardame gearbeitet und ist vielleicht eine geübte Schauspielerin. Wir sollten uns diesen Kudo mal etwas näher anschauen. Sein Timing ist etwas zu perfekt. Aber sie würden sich doch nicht treffen und essen gehen, wenn sie Komplizen wären. Vielleicht eine besonders raffinierte Tarnung. Ja, ich war Stammgast in dem Club, in dem sie früher gearbeitet hat. Ich habe damals auch ihren Mann kennengelernt. Dann habe ich seinen Namen und sein Bild in den Nachrichten gesehen. Mhm. Ich war beunruhigt und ich wollte mich vergewissern, dass es Frau Hanaoka gut geht. Sie stehen Frau Hanaoka offenbar recht nahe. Also gut, damit Sie nicht weiter herumbohren müssen. Ich mag Yasuko sehr. Schon früher, als meine Frau noch lebte. Sind Sie jetzt zufrieden? Wir ermitteln nur, wer in einer Beziehung zu Frau Hanaoka steht. Aha, ach, jetzt verstehe ich. Sie glauben, Frau Hanaoka habe jemanden beauftragt, Ihren geschiedenen Mann umzubringen, ja? Deshalb kommen Sie zu mir, ja? Sie verdächtigen mich. Nein. Wir wollen nur... Aber Sie fragen nach meinem Alibi. Ja, ganz recht. Du hast ja wirklich einen guten Riecher, Kommissar. Und was hast du hier zu suchen? Neulich hast du gesagt, es wäre unwahrscheinlich, dass das Rad vorsätzlich am Tatort abgestellt worden wäre. Nein, ich habe gesagt, es wäre sinnlos, das Rad mit den Spuren dort zu lassen, wenn man die Fingerkuppen der Leiche verbrennt. Was, wenn der Mörder das von vornherein mit einkalkuliert hat? Wie? Er hat die Fingerkuppen verbrannt, obwohl er wusste, dass es nichts bringt? Natürlich hat er einen Grund. Weil das Opfer in Wirklichkeit schon tot war. Und als Leiche an den Fluss geschafft wurde. Vielleicht. Und Jasko einen Komplizen gehabt hatte. Die überwiegende Zahl der Räder hier ist nicht angekettet. Aber er hat es auf ein neues Fahrrad abgesehen. Ja, damit der Besitzer den Diebstahl anzeigt. Konkret heißt das, er hat damit die polizeilichen Ermittlungen in eine falsche Richtung gelenkt. Glaubst du, dass dieser Mathematiklehrer in die Sache verwickelt ist? Diesmal kannst du nicht mit meiner Unterstützung rechnen. Ich verfolge den Fall aus persönlichen Gründen. Erwarte nichts von mir. Ach, aber dann erwarte du bitte auch keine Informationen von mir. Diesmal ist wohl jeder von uns auf sich gestellt. Gestern war ein Kommissar von der Polizei bei mir. Also doch. Hattest du der Polizei von mir erzählt? Ja, tut mir leid. Ich dachte, Schweigen würde unnötigen Verdacht erregen. Ich mache dir keinen Vorwurf. Ich finde es sogar gut, dass du ihnen von mir erzählt hast. Ja? Die Polizei wird uns sicher eine Weile im Auge behalten. Hm. Auch vorhin, als ich herfuhr, ist mir jemand gefolgt. Wirklich? Die ganze Zeit war der gleiche Wagen hinter mir. Also wirst du jetzt auch verdächtig? Anscheinend glauben sie, dass du die Anstifterin im Mordfall Togashi bist. Mein Gott. Vielleicht sollten wir uns eine Weile nicht sehen. Jede Heimlichtuerei würde noch mehr Verdacht erregen. Dass ich nicht dein Komplize war, finden sie früher oder später heraus. Aber den Verdacht gegen dich werden sie nicht aufgeben. Ishigami hier. Können Sie sprechen? Ja. Ist Ihre Tochter zu Hause? Ja, kann ich mal mit dir sprechen? Ja. Hallo? Du hast doch deiner Freundin Mika am 12. Mai erzählt, dass sie im Kino wart. Ja, und das habe ich auch dem Kommissar gesagt. Hast du der Polizei inzwischen auch von deiner anderen Freundin erzählt? Nein, nur von Mika. Weil sie doch gesagt haben, ich bräuchte Haruka noch nicht zu erwähnen. Stimmt. Aber jetzt solltest du es unbedingt tun. Wenn Ishigami die Tat begangen und die Leiche weggeschafft hätte, wäre er kein Komplize mehr. Er wäre der Mörder. Und wenn Ishigami ihn allein umgelegt hat und sie dann zu zweit die Leiche beseitigt haben? Wir haben zwar gestern beschlossen, getrennt zu operieren, aber ich würde dir gerne einen Informationsaustausch vorschlagen. Du überschätzt mich. Ich habe noch nichts herausgefunden. Alles nur Vermutung. Jaskos Alibi mit dem Kino ist vage, aber das für die Zeit danach ist wasserdicht. Was ist das Problem mit dem Kino? Die Zeit, in der sie behauptet, im Kino gewesen zu sein. Sie hat es zumindest betreten. Wir haben dort die Gegenstücke der abgerissenen Eintrittskarten mit Fingerabdrücken von ihr und ihrer Tochter gefunden. Hm. Na und wo hat der Mord dann stattgefunden? Deiner Hypothese nach ist das Opfer mit dem zurückgelassenen Fahrrad an den Tatort gelangt. Ja. Das hieße, Ishigami hätte vergessen, die Fingerabdrücke abzuwischen? Glaubst du wirklich, er hätte einen so simplen Fehler begangen? Ishigami, unser Mathematikgenie? Ja gut, auch Genies machen Fehler. Der nicht. Der Mann mag ein genialer Mathematiker sein, aber als Mörder ist er ein Anfänger. Ein Mord ist vielleicht sogar leichter für ihn als so manche Formel. Dann meinst du also, der Mord war geplant? Nein. Wenn Ishigami den Mord geplant hätte, dann wäre die ganze Sache nicht so mangelhaft ausgeführt. Er hätte nie einen so dürftigen Plan entworfen. Was sagst du so? Entschuldige. Hallo? Kishitani hier. Hallo. Da hat sich etwas sehr Interessantes ergeben. Jaskos Tochter hat noch einer anderen Mitschülerin vom Kino erzählt. So? Ja. Misato hat dir am Tag des Mordes beim Mittagessen erzählt, sie würde am Abend mit ihrer Mutter ins Kino gehen. Wirklich? Ich hab's überprüft. Es scheint zu stimmen. Also hat Jasko sich an dem Tag spätestens um die Mittagszeit entschieden, ins Kino zu gehen. Gut, gut, danke. Vielleicht habe ich doch recht. Und die ganze Sache war geplant. Sie haben nach diesem Nachbarn von dir gefragt, dem Lehrer. Ishigami heißt er, oder? Was ist mit ihm? Der Kommissar sagte, er habe gehört, wir hätten einen Kunden, der sein Bento hier kauft, nur um dich zu sehen. Ich glaube, ich habe Kudo mal was in der Richtung gesagt. Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, kein Problem. Der Mathematiklehrer hat ganz bestimmt nichts damit zu tun. Ja, glaube ich auch nicht, aber ich wollte es dir zumindest erzählen. Oh, Sie machen schon Feierabend. Ja, ich arbeite bis 6. Aha. Ja, guten Abend. Kennen Sie mich noch? Ich war letztes Mal mit Herrn Ishigami hier. Ja, natürlich. Ja, ich würde gern kurz mit Ihnen sprechen. Mit mir? Worüber denn? Es geht um Herrn Ishigami. Aber ich kenne ihn doch kaum. Ach, Sie haben sich noch nie länger mit ihm unterhalten? Nein, wir grüßen uns nur, wenn er in den Laden kommt und so. Ja, er ist ein sehr geradliniger Mann. Wie meinen Sie das? Sie haben Ishigami das erste Mal gesehen, als Sie in Ihre jetzige Wohnung gezogen sind, nicht wahr? Ja, als ich mich den Nachbarn vorgestellt habe. Ja, und damals haben Sie ihm erzählt, dass Sie in dem Bento-Geschäft arbeiten, ja? Ja, schon. Und danach hat er angefangen, regelmäßig dort zu kaufen? Ich glaube, ja. Für ihn war die Begegnung mit Ihnen von großer Bedeutung. Warum denn? Ja, von enormer Bedeutung. Was meinen Sie? Na, sein Interesse ist Ihnen doch sicher aufgefallen. Nun ja, leider empfinde ich nichts Besonderes für ihn, aber Ihr Freund ist sicher ein anständiger Mensch und sehr intelligent. Ja, anständig und intelligent, das stimmt. Ja, da kennen Sie ihn doch ziemlich gut. Das ist lediglich mein Eindruck. Ja, na gut. Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufgehalten habe. Na, vielen Dank. Und grüßen Sie bitte Herrn Ishigami von mir. Aber ich weiß ja gar nicht, ob ich ihn sehe. Wir haben eigentlich schon Ferien, woher? Ich habe erfahren, dass wir eine Nachprüfung schreiben lassen. Lehrer haben es auch nicht leicht. Für die Schüler ist es schlimmer, glauben Sie mir. Ihre Arbeiten sind wohl ziemlich schwer, was? Wie kommen Sie darauf? Das ist mein Eindruck. Nein, sie sind nicht schwer. Ich mache mir bloß den toten Winkel zunutze. Was? Ich stelle eine Aufgabe, die aussieht wie aus der Geometrie. Doch in Wirklichkeit erfordert sie eine algebraische Lösung. Aber ich will Sie nicht aufhalten. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Sie nur noch einmal zu dem Abend befragen. Zu welchem Abend? Der Abend des 10. Mai. Es geht um die Leiche Amarakawa. Sie wurde am alten Edogawa gefunden. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass mir dazu nichts einfällt. Naja, ja, klar. Sagten Sie. Ich dachte nur, Sie könnten noch mal nachdenken. Hier, diesem Plan zufolge, haben Sie am Vormittag des 11. Mai freigenommen und sind erst am Nachmittag in die Schule gekommen. Hatte das einen besonderen Grund? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt. Waren Sie beim Arzt? Nein, so schlimm war es nicht. Es heißt, Sie würden häufig bis spät in die Nacht an wissenschaftlichen Aufgaben arbeiten und nehmen dann am nächsten Morgen frei. Ja, das ist meine übliche Begründung für das Sekretariat. Aber Sie haben am Tag zuvor, also am Morgen des 10. Mai, ebenfalls freigenommen. Ich bin am Abend zuvor spät zu Bett gegangen und habe am nächsten Tag erst am Nachmittag angefangen. An dem Abend hatte ich dann etwas erhöhte Temperatur und ich habe mir am folgenden Morgen eine Ruhepause gegönnt. Stimmt etwas nicht? Angeblich haben Sie noch nie zwei Vormittage hintereinander freigenommen. Du liebe Zeit. Sogar ich bekomme mal eine Erkältung. Und die bekommen Sie ausgerechnet am Abend des 10. Mai? Wieso ausgerechnet? Für mich war das ein Tag wie jeder andere. Sicher. Du meinst, du musst die Spuren beseitigen? Ja. Aber dazu braucht man doch nicht über 10 Stunden. Er musste ja auch schlafen. Kein Mensch legt sich seelenruhig ins Bett, bevor er die Spuren eines Mordes beseitigt hat. Dann muss es einen anderen Grund gegeben haben, warum er unbedingt freinehmen musste. Wahrscheinlich. Wir sind ja schon mal zusammen hier lang gegangen, Tetsuya. Ja, stimmt. Damals hast du gesagt, dass diese Obdachlosen wie nach der Stechuhr leben. Ja. Viele Obdachlose wollen ja angeblich gar nicht in ihr altes Leben zurück. Also, was willst du? Komm, setzen wir uns. Ich habe gehört, Kusanagi war wieder bei dir. Er verdächtigt dich. Anscheinend. Er interessiert sich vor allem für dich, weil ich es tue. Warum sagst du mir das? Weil wir Freunde sind. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Kusanagi hat was Interessantes gesagt. über die Art, wie du deine Klassenarbeiten erstellst. Schüler, die es gewohnt sind, ihre Aufgaben strikt nach dem Lehrbuch zu lösen, tappen in die Falle. Und? Ich weiß, dass das Alibi keine Rolle spielt. Wie bitte? Ja, Kusanagi und seine Kollegen glauben, ihre Aufgabe besteht darin, ein Alibi zu knacken. Hinzu kommt, dass es nicht ganz wasserdicht ist. Sie wollen also den Schwachpunkt finden. Aber das Problem liegt ganz woanders. Du solltest deine Zweifel an den Ermittlungen lieber mit dem Kommissar besprechen als mit mir. Trotzdem wollte ich zuerst mit dir sprechen. Weil wir Freunde sind. Ja, und weil ich nicht will, dass dein Genie vergeudet wird. Ich vergeude meine Zeit nicht. Nicht weit vom Fundort der Leiche wurden in einer Öltonne halbverbrannte Kleidungsstücke gefunden. Warum hat er die Sachen nicht vollständig verbrannt? Weil er in Eile gewesen ist? Vielleicht. Warum hat er sie dann nicht mitgenommen und woanders entsorgt? Na, übrigens wurde in der Nähe des Toten auch ein Fahrrad gefunden. Die Fingerabdrücke des Opfers befanden sich darauf. Und was ist damit? Ja, was ist das für ein Mörder, der das Gesicht seines Opfers zertrümmert, dann aber vergisst, dessen Fingerabdrücke von einem Fahrrad abzuwischen? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Vielleicht will der Mörder, dass die Polizei glaubt, das Opfer sei mit dem Fahrrad zum Tatort gefahren. Deshalb konnte er auch nicht irgendein gewöhnliches Fahrrad nehmen. Das Fahrrad war kein gewöhnliches. Doch, es hatte nur eine Besonderheit, es war nämlich nagelneu. Und? Er wollte, dass der Besitzer den Diebstahl gleich meldet. Interessante Geschichte. Aber jetzt lässt du mich bitte gehen, ja? Ja, klar. Das meiste bin ich sowieso losgeworden. Übrigens, hast du mich doch neulich gefragt, was schwieriger sei, eine unlösbare Aufgabe zu erstellen oder dieselbe zu lösen. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Ich kann dir auch die Antwort geben. Die Aufgabe zu erstellen ist schwieriger. Der sie lösen muss, braucht nur ihren Urheber zu berücksichtigen. Verstehe. Und was ist mit dem PNP-Problem? Was ist leichter? Zu bestimmen, ob die Lösung einer anderen Person richtig ist oder das Problem selbst zu lösen? Du hast mir deine Lösung präsentiert. Nun bist du an der Reihe, die Lösung einer anderen Person zu erleben. Ishigami? Mach's gut. Gibt es neue Erkenntnisse, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Was denn für Erkenntnisse? Na, bei den Ermittlungen, du weißt schon. Ach so, nein. Gut. Und die Polizei war auch nicht mehr bei dir? Ach, schon eine ganze Weile nicht. Bei dir? Nein. Ich glaube, sie haben den Verdacht gegen mich fallen gelassen. Etwas bereitet mir allerdings Sorgen. Was denn? Ich bekomme neuerdings diese Anrufe. Jemand ruft an, legt wieder auf, ohne was zu sagen. Was? Ja, noch etwas. Ja? Das hier war in meinem Briefkasten. Finger weg von Yasuko Hanaoka. Mit einem Mann wie dir kann sie nie glücklich werden. Natürlich ohne Unterschrift. Hast du eine Ahnung von wem? Nein. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Idee. Nein. Ein Foto war auch dabei. Was für ein Foto? Na, von mir, als wir uns in Shinagawa getroffen haben. Ich habe überhaupt nichts davon bemerkt. Willst du ihn jetzt heiraten, Mama? Was redest du da? Ich meine es ernst. Du wirst ihn heiraten, ja? Nein! Wirklich nicht? Natürlich nicht. Wir treffen uns nur ab und zu. Ich fände es nur nicht gut, den anderen Typen zu hintergehen. Was für ein anderer Typ? Na, wer schon? Siehst du? Da ist er schon wieder. Ishigami hier. Können Sie sprechen? Ja. Hat sich heute irgendetwas Besonderes ereignet? Nein, nichts. Gut. Ich habe Ihnen einiges mitzuteilen. Erstens habe ich 3 Briefe in Ihren Briefkasten geworfen. Bewahren Sie sie gut auf, denn Sie werden sie bald benötigen. Jawohl. Ich habe einen Zettel dazugelegt, auf dem steht, wie Sie mit den Briefen zu verfahren haben. Dass Sie diesen Zettel sofort vernichten müssen, brauche ich Ihnen sicher nicht zu sagen. Haben Sie verstanden? Natürlich. Noch etwas sehr Wichtiges. Das ist... Das ist das letzte Mal. Ich werde nie mehr Verbindung mit Ihnen aufnehmen. Selbstverständlich dürfen Sie mich auch nicht kontaktieren. Ganz gleich, was geschieht. Das ist der einzige Weg, Sie zu schützen. Aber, Herr Ishigami, was sagen Sie denn da? Also dann leben Sie wohl. Ich bin's, Mamiya. Ihr müsst sofort aufs Revier nach Edogawa kommen. Haben Sie was gefunden? Nein, wir haben einen Besucher, der mit Ihnen reden möchte. Der Oberschullehrer, er will ausschließlich mit Ihnen sprechen. Also, beeilen Sie sich. Ich habe den Mann am 10. Mai zum ersten Mal gesehen. Als ich aus der Schule kam, lungerte er vor der Tür meiner Nachbarin herum. Er behauptete, er habe etwas mit Frau Hanaoka zu besprechen. Ich wusste gleich, dass er log. Wieso wussten Sie, dass er log? Weil ich alles über Yasuko Hanaoka weiß. Dass sie geschieden und ständig auf der Flucht vor ihrem Ex-Mann ist. Alles eben. Aber ich habe gehört, Sie wechselten kaum ein Wort miteinander. Diesen Anschein geben wir uns in der Öffentlichkeit. Anschein? Ich bin Yasuko Hanaokas Beschützer. Es ist meine Aufgabe, sie vor den Männern zu schützen, die sich ihr mit dunklen Absichten nähern. Das heißt, ihre heimliche Beziehung besteht schon länger? Ja. Aber nicht einmal ihre Tochter wusste davon. Tokashi fragte, ob ich wüsste, wohin Frau Hanaoka gegangen sei. Ich sagte ihm, sie sei kürzlich umgezogen. Sie wohne jetzt in Shinosaki, in einem Haus am alten Edogawa. Warum ausgerechnet dort? Natürlich, um ihn an einen verlassenen Ort zu locken. Heißt das, Sie haben in dem Moment, als Sie Togashi begegneten, bereits beschlossen, ihn umzubringen? Ja. Was passierte dann? Am Ende gab ich ihm meine Mobilnummer. Falls er die Wohnung nicht fände, könne er mich anrufen. Kaum war ich am Ufer angelangt, klingelte auch schon mein Handy. Es war Togashi. Er sei jetzt bei der Adresse auf dem Zettel, könne aber kein Haus entdecken. Er bemerkte mich erst, als ich direkt hinter ihm stand, aber da hatte ich ihm schon das Kabel über den Kopf geworfen. Eigentlich ging das alles sehr einfach. Was taten Sie, nachdem Sie ihn getötet hatten? Ich musste die Identität der Leiche verschleiern. Andernfalls würde man Yasuko Hanaoka verdächtigen. Als erstes zog ich den Mann aus, indem ich mit dem Teppichmesser seine Kleider zerschnitt. Dann zertrümmerte ich sein Gesicht. Dazu legte ich ihn auf den Rücken, breitete eine Plastikplane über sein Gesicht und schlug mehrmals mit einem Stein zu. Anschließend versenkte ich ihm mit dem Einwegfeuerzeug die Fingerkuppen. Dann sammelte ich seine Kleider ein und verließ den Tatort. Da ich ein Stück von der Uferböschung entfernt eine alte Öltonne fand, beschloss ich, die Sachen darin zu verbrennen und machte mich davon. Kurz nach 12 war ich wieder in meiner Wohnung. Haben Sie Yasuko Hanaoka gesagt, dass Sie Ihren Ex-Mann getötet haben? Natürlich nicht. Sie hat es womöglich jemandem erzählt. Frauen können nichts für sich behalten. Warum haben Sie sich eigentlich gestellt? Hätte ich gewusst, dass ich derart hintergangen werde, hätte ich den Mann nicht getötet. Wie? Sie wurden hintergangen? Von dieser Frau. Yasuko Hanaoka. Sie hat mich verraten. Sie trifft sich mit einem anderen Mann. Ich wusste, dass er gewisse Gefühle für mich hegte, aber dass er so etwas tun würde. Tja. Meine Güte. Sehen Sie hier. Was ist das? Sie waren in dem Briefkasten an meiner Tür. Es waren noch mehr, aber die anderen habe ich weggeworfen. Ich habe die schreckliche Ahnung, dass du mich hintergehst. Das kann ich nicht dulden. Denn ich bin der Einzige für dich. Nur ich kann dich beschützen. Ich habe die Identität des Mannes, mit dem du dich triffst, herausgefunden. Diesem Mann das gleiche Schicksal zu bereiten wie Togashi wäre leicht für mich. Oh Gott. Sind weitere Dinge in dieser Art passiert? Mir selbst nicht, aber Herrn Kudo. Was denn? Er bekam einen anonymen Brief. Er solle sich von mir fernhalten, stand darin. Offenbar waren auch Fotos dabei. Er ist ein typischer Stalker. Er bildet sich ein, zwischen ihm und Yasuko bestünde ein Einverständnis. Ja, schon, aber... Passt Ihnen etwas nicht? Ich dachte, ich wüsste einigermaßen, was für ein Mensch er ist. Ein Mensch kann viele Gesichter haben. Das weiß ich. Haben wir noch etwas anderes gefunden? Ja, das Kabel. In Ishigamis Wohnung in einem Karton. Genau wie das, mit dem das Opfer erwürgt worden ist. Wenn wir Hautpartikel von ihm dran finden, dann haben wir ihn. Alles fügt sich lückenlos ineinander. Wenn es wenigstens einen einzigen berechtigten Zweifel gäbe. Aber es ist alles perfekt. Es geht um die Frage, was leichter ist. Die Lösung einer Aufgabe selbst zu erbringen oder zu prüfen, ob die Lösung eines anderen richtig ist. So eine berühmte mathematische Problemstellung. Das sogenannte PNP-Problem. Für mich klingt das mehr nach Philosophie. Ishigami hat euch mit seiner Aussage eine Lösung präsentiert. Wenn ihr sie akzeptiert, bedeutet das, ihr gebt euch geschlagen. Selbst wenn er ihr tatsächlich nur geholfen hat, den Mord zu vertuschen, würde er doch aufgeben, nachdem die Sache gescheitert ist. So ist es. Hier habe ich mich ja das letzte Mal mit Ishigami unterhalten. Beziehungsweise er hat geschwiegen. Aber nachdem wir uns getrennt hatten, hat er auf seine Weise geantwortet. Er hat sich gestellt. Du meinst, er hat aufgegeben? Für ihn war das sein letzter Trumpf, den er sorgfältig vorbereitet hatte. Was meinen Sie? Ja, an Ihrem Alibi ist nicht zu rütteln, denn Sie waren tatsächlich im Kino. Sie und auch Ihre Tochter. Kein Mädchen in diesem Alter hätte einer hartnäckigen Vernehmung durch die Polizei standgehalten. Sie beide haben nicht gelogen. Das stimmt. Natürlich nicht. Ja, aber warum mussten Sie nicht lügen? Weil Ishigami alles so geregelt hat, dass Sie der Polizei ausschließlich die Wahrheit sagen konnten. Wahrscheinlich wissen Sie nicht mal, wie er das bewerkstelligt hat. Habe ich recht? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Er hat ein großes Opfer gebracht, um Sie zu schützen. Sein ganzer Plan beruht darauf. Aber der Plan ist furchtbar. Deshalb hat er sich selbst den Rückzug abgeschnitten, damit er im Ernstfall nicht umkehren konnte. Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, sagen Sie es bitte schnell. Ishigami hat den Mann am alten Edogawa getötet. Er war's. Nicht Sie und auch nicht Ihre Tochter. Er ist ein Mörder. Allerdings handelt es sich bei der Leiche nicht um Shinji Togashi, sondern um einen völlig Fremden. Es sollte nur so aussehen, als wäre es ihr Ex-Mann. Ishigami hat, um sie zu schützen, am 10. Mai einen weiteren Menschen ermordet. Am Tag nach dem Tod des echten Shinji Togashi. Das ist doch unmöglich. Er soll jemanden umgebracht haben, um einen anderen Mord zu vertuschen. Also das ist doch idiotisch. Und wen denn überhaupt? Es gibt Menschen auf dieser Welt, um die keiner sich Sorgen macht, wenn sie plötzlich verschwinden. Wahrscheinlich wird nicht mal eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Obdachlosen. Ishigami muss irgendwie erfahren haben, dass Yasuko Hanaoka ihren Mann umgebracht hat. Darauf hat er beschlossen, ihr zu helfen und das Verbrechen zu vertuschen. Also entwarf er folgenden Plan. Am Morgen, nachdem Yasuko Hanaoka ihren Ex-Mann getötet hatte, sprach Ishigami einen Obdachlosen an. Er hatte ihm einen Job angeboten. Er sollte zunächst in Togashis Pension gehen und sich bis abends dort aufhalten. Ishigami hatte bereits in der Nacht zuvor alle Spuren von Togashi beseitigt. Jetzt befanden sich dort nur noch die Fingerabdrücke und Haare des Obdachlosen. Am Abend zog dieser die Kleider an, die Ishigami ihm gegeben hatte, und begab sich an einen vereinbarten Ort. Ishigami hatte das Fahrrad am Bahnhof Shinosaki gestohlen und traf sich mit dem Obdachlosen. Sie fuhren zusammen zum alten Edogawa und Ishigami tötete den Mann. Das Gesicht zertrümmerte er ihm, weil er ja vertuschen musste, dass es sich nicht um Togashi handelte. Eigentlich wäre es nicht nötig gewesen, die Fingerkuppen des Mannes zu versengen, denn er hatte seine Abdrücke ja bereits in Togashis Pension hinterlassen und damit sichergestellt, dass die Polizei die Leiche als Togashi identifizieren würde. Aber der Leiche lediglich das Gesicht zu zertrümmern, hätte Verdacht erregt. Er musste sicherstellen, dass die Polizei den Todeszeitpunkt einigermaßen genau bestimmt. Und deshalb brauchte er den Beweis, dass das Fahrrad am 10. Mai gestohlen worden war. Moment, wir haben noch immer keinen eindeutigen Beweis dafür, dass die beiden wirklich im Kino waren. Ja, ist ein wackeliges, aber im Grunde unumstößliches Alibi. Das war die Falle, die Ishigami euch gestellt hat. Die Polizei sollte ja nicht von dem von ihm bestimmten Weg abweichen. Ishigami hat dir doch erzählt, wie er seine Klassenarbeiten konzipiert. Er stellt scheinbare Geometrieaufgaben, die aber in Wirklichkeit algebraisch zu lösen sind. Auf diese Weise hat er ein echtes Alibi wie ein falsches. Und er hat die falsche Leiche wie die echte aussehen lassen. Seinem Dienstplan zufolge hatte er am Vormittag des 10. Mai frei. Also kam mir der Gedanke, dass der Mord, den er verbergen wollte, vielleicht am Abend zuvor stattgefunden hatte. Und er war von Anfang an entschlossen, Jaskos Schuld auf sich zu nehmen, wenn es hart auf hart käme? Ja, wenn er einfach nur behauptet, er habe Togashi umgebracht, würde er vielleicht den Verhören selbst nicht standhalten und ausplaudern, was wirklich geschehen war. Diese Unwägbarkeit hat er ebenfalls ausgeschaltet. Und dafür die Person gerettet, die er aus tiefster Seele liebt. Und wo ist Togashis Leiche? Keine Ahnung. Ishigami hat sie irgendwie aus dem Weg geschafft. Tja, dann gehen wir mal auf die Suche. Das kannst du nicht machen. Wenn du diese Information für deine Ermittlungen verwendest, ist unsere Freundschaft beendet. Ja, das geht dann wohl nicht anders. Ich halte Herrn Kudo für einen aufrichtigen und vertrauenswürdigen Menschen. Eine Verbindung mit ihm würde die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass Sie und Ihre Tochter glücklich werden. Bitte vergessen Sie mich. Sie dürfen kein schlechtes Gewissen mir gegenüber haben. Denn wenn Sie nicht glücklich werden, war alles, was ich getan habe, umsonst. Wie geht es Ihnen? Ich bin natürlich ein bisschen müde. Ich würde das juristische Prozedere gern möglichst schnell hinter mich bringen. Natürlich. Da ist jemand, der Sie sehen möchte. Na? Es gibt etwas, das ich dich noch fragen wollte. Ist es dir nicht unangenehm, als Stalker zu gelten? Ich bin kein Stalker. Ich habe Yasuko Hanaoka heimlich beschützt. Und du beschützt sie immer noch. Welchen Nutzen soll dieses Gerede für ihre Ermittlungen haben? Er kennt meine Hypothese. Er weiß, was du wirklich getan hast und wen du getötet hast. Ach, du kannst reden, mit wem du willst. Ich habe auch Yasuko Hanaoka davon erzählt. Hat die Frau wenigstens ein bisschen Reue gezeigt? Ist sie mir dankbar? Ich habe gehört, sie tut, als hätte sie nichts mit mir zu tun, obwohl ich sie von diesem Blutsauger befreit habe. Am 10. Mai ist ein Mann verschwunden. Sobald Sie wissen, wer er ist, muss die Polizei die DNA nur noch mit der des angeblichen Shinji Togashi vergleichen. Bis dahin bin ich längst verurteilt. Die Polizei kann nichts mehr tun. Oder sie hören auf Yukawa. Aber dazu müssten sie mich freilassen. Mit welcher Begründung? Weil ich kein Mörder bin? Aber ich bin einer. Was machen Sie mit meinem Geständnis? Tja. Das macht mich wirklich traurig. Einen Freund und Rivalen, wie es keinen zweiten auf der Welt gibt, für immer zu verlieren. Anscheinend ist er jetzt fertig. Kann ich wieder in meine Zelle? Also gehen wir. Was ist los? Ja, sie wollte unbedingt zu... Was wollen Sie denn hier? Verzeihen Sie mir. Es tut mir so leid, was Sie für uns getan haben, Was reden Sie da? Hören Sie auf. Was reden Sie denn da für ein Zeug? Ich sollte allein glücklich werden, aber das geht nicht. Schweigen Sie bitte. Ich werde meine Strafe gemeinsam mit Ihnen büßen, Herr Ishigami. Das ist das Einzige, was ich für Sie tun kann. Es tut mir so leid. Verzeihen Sie mir. Verzeihen Sie. Verdächtige Geliebte von Keigo Higashino. Übersetzung aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Bearbeitung Steffen Moratz. Mit Miriam Abbas als Yasuko Hanaoka, Silvester Groth als Ishigami, Ingo Hülsmann als Kusanagi und Ulrich Mattes als Yukawa. Sowie mit Fine Belger, Johann von Bülow, Laszlo Kisch, Matti Krause, Frauke Pohlmann und Axel Wandke. Technische Realisation Peter Kainz. Regieassistenz Nadine Schmid, Regie Steffen Moratz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013.